Wir begrüßen Sie zu unserem Hörspielabend. Affabulazione oder Der Königsmord von Pier Paolo Pasolini. Mit Udo Samel, Sylvester Groth, Elke Petri, Friederike Tiefenbacher, Barbara Nüsse und Hans Madin. Regie Götz Nalepper. Wer hier zu euch spricht, ist des Sophokles Schatten. Ich muss hier willkürlich eine Rede einleiten, die zu schwer und zu leicht ist. Schwer für die Zuhörer einer Gesellschaft, die einen üblen Augenblick ihrer Geschichte erlebt. Leicht für die wenigen Kenner von Poesie. Ihr müsst nur aufmerksam zuhören, das ist alles. Und sonst folgt, so gut ihr könnt, den etwas unschicklichen Begebenheiten dieser Tragödie, die ein Ende hat, doch keinen Anfang, bis mein Schatten wieder erscheint. Dann aber ändern sich die Dinge und die Verse erhalten ihre eigene Anmut durch eine gewisse Objektivität. Sag, du hast im Traum gesprochen. Du hättest dich nicht gleich nach dem Essen in den Garten legen sollen. Du bist ja kreidebleich. Sicher hast du Verdauungsbeschwerden. Was hast du geträumt? Ich weiß nicht mehr. Mein Magen ist so hart. In allen Nerven habe ich so ein widerliches Gefühl. Ich bin leicht wie ein verdorrtes Schilfrohr. Ich fliege. Ich habe keine Knochen mehr. Oder sind sie ausgehöhlt? Bekomme ich einen Infarkt? Fängt das so an? Ach was, das sind nur Verdauungsbeschwerden. Die Sonne hat dir nicht gut getan. Die Luft ist noch so feucht vom Regen gestern. Aber was hast du nur geträumt? Ich weiß nicht. Ich weiß doch nicht. Du hast von spielenden Jungen geredet, hast nach Mutter und Vater gerufen. Und sonst? Warte. Von einem Bahnhof hast du geredet. Von einem Park, auch von einem Park. Wo ein Junge war. Mir ist etwas klar geworden, aber ich weiß nicht, was. Ich will mich doch erinnern. Ich mache dir jetzt erstmal einen Kaffee. Halb bin ich noch eingetaucht ins Dunkle. Dabei zittern mir die Hände. Was sehe ich, wenn ich jetzt auftauche? Den Garten meiner Villa im Seengebiet. Da vorn die Berge, meinem Besitzerblick so verhasst wie vertraut. Und da, in Richtung Mailand, die Fabriken. Schöne, schweigende Fabriken und blank wie die Wiesen. Ein Sonntagnachmittag. Wer nimmt das alles wahr? Ein neuer Mensch, der aus diesem Traum hervorging? Ich bin nicht mehr ich. Wie neu sind alle diese Dinge um mich herum? Als hätte es geregnet, während ich schlief. Eine neue Jahreszeit eingeregnet. Den letzten tristen Frühling zum Hochsommer gewandelt. Und ich war nicht dabei. Habe geschlafen. In mein Haus? In dies Haus hier bin ich geraten, mitten im Sommer. Unter fremde Menschen. Wie kann sich denn auf einmal ein altgewohnter Zustand ändern? Ach, diese traurigen, öden Sonntage. Wer kommt eigentlich heute? Die üblichen. Und auch junge Leute, Freunde unseres Sohnes. Oh. Was hast du? Ist dir schon wieder schlecht? Wie ein Schlag vors Herz. Und wieder das Zittern. Und ein heißer Kopf. Vielleicht doch ein Infarkt. Glaubst du, so ist das? Mein Gott, hör doch mit deiner Angst auf. Oh, da ist er schon, unser Sohn. Und ganz allein? Stimmt, er war ja beim Mechaniker im Dorf. Hat sein Motorrad zur Inspektion gebracht. Heute früh hat er mir es gnädigst mitgeteilt. Warum bleibt er denn hinten im Garten? Kommt er nicht her? Frag ihn doch, du weißt doch, wie er ist. Ganz gebeugt steht er da. Wendet sich ab. Seine gewohnte Haltung, immer drauf und dran fortzulaufen, zu verschwinden, sich zu verdrücken. Was starrst du so? Sag doch was. Etwas hat mich an den Traum erinnert. Wenn das ein Traum ist. Es geht mir besser. Mach dir keine Sorgen. Wenn es dir also wirklich besser geht, kümmere ich mich jetzt um den Haushalt und lass dich mit deinen Selbstgesprächen allein. Warum, frage ich mich, ist mein Sohn so blond? Ja, wenn ich an ihn denke, muss ich zuerst an diese Eigenart denken. Die auffallende Eigenart seines blonden Haares. Da hat es zwar blonde Großväter gegeben, Krautköpfe von Grundbesitzern, die mit allem Eigensinn mailändisch sprachen. Aber dieses Blond über dem Schädel meines Sohnes und Industrieerben ist ein Blond, das nirgendwo auftaucht. Nur bei gewissen Matrosen, Leuten aus dem Volk, kleine Leute, die aber wer weiß, wie groß tun, eben wohl wegen des Goldhaares. Ob meine Frau mich betrogen hat mit irgend so einem, der an unserer Yacht in Ligurien zu arbeiten hatte? Oder auch mit so einem Elektriker auf dem Land? Jedenfalls ist mein Sohn aus der Art geschlagen. Doch was suche ich an ihm? Dies fürchterliche Blond, das mir nicht gehört. Ich könnte es greifen, gehörte es nicht einem anderen Element. Wie im Käfig ein Vogel, der dem Himmel gehört. Ja. Da. Da. Ich verstehe. In meinem Sohn setzt sich mein Traum fort. Ja. Wovon habe ich nur geträumt? Ich muss mich erinnern, um zu verdeutlichen, was freudig oder schrecklich jedenfalls geschehen muss. Ciao. Ciao. Setz dich einen Augenblick. Eigentlich muss ich weg. Ah ja, verstehe. Bitte, dann bleibe ich eben da. Hast du noch mal nachgedacht über das, was du gestern gesagt hast? Nein, Papa. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Ja, aber das ist doch alles absurd. Beende erst mal dein Studium. Beim Studium bringen sie mir ja doch nur bei, alles zu akzeptieren, was schon immer für mich vorbereitet war. Aber hast du es nicht schon für dich verbraucht? Bist du unersättlich? Willst du jetzt auch noch mit meinem Mund essen? Morgen und in alle Zukunft? Für endgültige Entscheidungen ist es jedenfalls zu früh. Mag sein, dass du recht hast, aber reiß nicht alle Brücken ab in dieses Morgen. Du bist liberal, demokratisch, verstehst mich. Aber ich will dein Verständnis nicht. Weißt du nicht, dass es für einen Vater nichts Schöneres gibt, als einen Sohn zu haben, der so ist wie er selber? Ich weiß, ich weiß. Anscheinend wollen die Väter nichts anderes vom Leben. Gut. Wenn du uns wirklich gleich haben willst, dann werde du doch wie ich. Meinst du nicht, dass der Spaß jetzt aufhört? Wieso? Du musst doch einsehen, Papa. Je mehr die Väter Unrecht haben, umso mehr sind die Söhne im Recht. Wohin gehst du jetzt? Nur ins Haus. Wenn du auch nur ins Haus gehst, ist das schon eine Art, mir auszuweichen. Merkst du das nicht? Nein. Du fliehst immer nur. Das ist nicht wahr! Ich bin doch dauernd hier! Oh ja. Unser beider Privatleben ist ein und dasselbe. Also fängt alles mit einem Traum wieder an und geht wohl weiter, wenn mein Sohn wieder erscheint. Ich muss mich doch erinnern, was ich gestern nach dem Essen träumte. Ich komme mir vor wie ein Verstümmelter, der seinen Arm ansieht und keine Hand mehr hat. Er sieht ihn an und sieht ihn noch einmal an und begreift nicht, wie ihm geschah. Als fehlte ihm nicht die Hand allein, sondern auch noch ein Stück Kopf. Ich und Gott. Wir spielen Versteck miteinander. Er versteckt sich hinter meinem Traum, ich mein Leben lang hinter der Realität. Wenn also Gott sich in diesem Traum versteckte, warum schäme ich mich dann so sehr? Ah, Papa, ich dachte, du wärst nicht da. Du bist doch sonst um die Zeit nie zu Hause. War nicht gut. Das ist eine Freundin. Stellt euch selber vor. Wir wollten Platten hören. Wie immer am Montag, wenn sie frei hat. Platten? Tut mir leid. Dann störe ich wohl. Aber nein, nein. Du bist also die kleine Freundin meines Sohnes. Ich habe keine kleinen Freundinnen. Woran haben Sie es gemerkt? Was gemerkt? Du sei still, verleugne mich nicht. Woran haben Sie es gemerkt? Weil Sie ja versuchen, auch mich zu verführen. Sie würden den Sohn mit dem Vater betrügen. Wir wollten doch Platten hören. Bist du denn auf deinen Vater eifersüchtig? Schön. Dann eben keine Platten. Hört sie euch nur an. Ich gehe. Nein, bleiben Sie. Wir unterhalten uns gern. Worüber? Ach, über alles Mögliche. Ah, wozu reden? Lasst doch die armen Leute Kinder reden, auch die Kinder ehrgeiziger Spießer. Eure Sache ist es nicht zu reden, sondern zu sein. Und basta. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Doch, doch, doch. Er meint es ernst. Das ist das Fundament seiner Philosophie. Nein, es war Spaß. Was ich gestern im Ernst sagte, insofern hast du recht, das sage ich heute im Spaß. Mein Vater entwickelt sich zum Problemwesen. Dann ist er nicht mehr so bürgerlich, wie du behauptest. Erst mal sehen, was für Probleme. Religiöse Probleme. In deinem Alter? Ich weiß nicht mehr recht, wie alt ich bin. Tatsächlich muss ich zwischen 40 und 50 sein, aber ich bin zurückgeblieben. Ich weiß nicht, ob ich nicht dein Altersgenosse bin. Ob ich nicht mit dir gemeinsam in den Ankleideräumen der Sportplätze bin. Mit dir gemeinsam den Mädchen nachlaufe. Albernes Gerede. Und du machst langweilige Polemik. Ist das euer wahres Verhältnis zueinander? Es geht doch um die Liebe zwischen euch beiden. Ich habe damit bestimmt nichts zu tun. Oh nein. Unsere wahre Beziehung ist nicht so. So dumm ist das Leben nicht. Aber ich bin jung. Und habe mein Recht auf Naivität und meinen Anspruch auf den Konformismus des rebellischen Sohns. Was dir dein Vater gar nicht verwehrt. Bis gestern habe ich es ihm noch verwehrt. Heute sicher nicht mehr. Es gibt keinen Rausch, der mehr berauschte, als die Freiheit der anderen zu genießen. Dein Vater ist viel intelligenter als du. Und ich werde viel intelligenter sein als mein Sohn. Nein, ich habe nur auf einmal die Rechte, die ein Mann hat, den Gott leitet. Was? Bis gestern warst du doch noch liberal. Das Leben war eine Wette, Seneca hast du zitiert, liebtest Proust. Aus Vorrecht warst du intelligent, nicht aus diesen neuen Rechten. Mein Leben hat sich verändert. Warum? Vielleicht, weil es zu lange unverändert war. Und weißt du, manchmal reicht dazu schon ein Traum. Was sind das für Rechte, die die Religion verleiht? Ich sage es doch, sich berauschen an der Freiheit anderer. Und? Sich danach benehmen, zum Beispiel quälen wollen oder gequält sein wollen. Warum diese Sucht nach Schmerz? Warum fragen Sie mich so viel? Ich bin nicht Ihr Lehrmeister. Verzeihung. Oh, Sie bitten mich um Verzeihung. Wie eine Hure. Hey, hey. Ja, Ihr Verhalten mir gegenüber hat die abstoßende Naivität einer Hure. Ich liebe Sie nicht. Lächerlich. Warum hassen Sie mich? Antworten Sie. Sollte ich Sie vielleicht lieben wegen Ihrer Unschuld? An der Seite meines ebenso unschuldigen Sohnes. Wie das nach Lilien duftet und nach Linkspresse. Ich hasse dich nicht, Schätzchen, wegen dem, was du bist oder sagst. Aber wegen dem, was du tust. Religion ist Praxis. Was tue ich denn? Du bist mit meinem Sohn zusammen. Und? Und jetzt wirst du rot. Und deine Augen flackern noch mehr. Hast du was von mir zu verbergen? Papa, es reicht jetzt. Nein, ich verberge es nicht. Ich und Ihr Sohn, wir gehen zusammen ins Bett. Ach, Worte. Und die Realität? Die Realität? Ist nicht zu sagen. Sie ist nur darzustellen. In der Realität tust du etwas Schändliches mit meinem Sohn. Wie kann ich das zulassen? Was geht hier vor? Man hört euch schreien bis in den Garten. Siehst du das Hürchen hier? Das Hürchen unseres Sohnes? Könnte man nicht eine so private Angelegenheit übergehen? Keineswegs. Denn auch du, die Mutter, gehörst mit zu der Welt, die sie schänden, wenn sie sich in irgendeinem Winkel betasten und küssen oder gar behupfen wie die Hunde. Sie schänden uns. Und mit ihrem Tun schließen sie uns aus. Fühlst nicht auch du dich damit gehörnt? Solche Ausdrücke hast du sonst nie gebraucht. Er hat sich eben sehr verändert. Sag mir doch, wenn du den Mut aufbringst, da du schon so viel Mut hast, ob du auch zufrieden bist mit dem Körperteil unseres Sohnes, den du uns stiehlst. Hau ab! Verschwinde aus diesem Haus! Du dachtest wohl, du findest hier Verständnis und Verzeihung. Verschwinde! Lass dich hier nie wieder blicken! Was ist denn in dich gefahren? Ich habe eine Szene gemacht. Vollen Ernst? Ohne Spaß? Genau das. Und ohne echte Leidenschaft, die ja gewissermaßen alles rechtfertigt. Auch Sinn? Ich habe die Vorschriften des Anstands und meines Gefühls übertreten. Da hast du recht. Das Mädchen habe ich im Ernst gefeuert. Der Schmerz betäubt mich noch und ich wanke wie ein Blinder. Lass mich bitte allein, wenn ich mich übergebe. Du weißt doch, dass ich seit kurzem Selbstgespräche halte. Willst du nicht einen Arzt konsultieren? Du bist vielleicht nur abgespannt. Ein ganzes Leben hast du gearbeitet, ohne dich zu schonen. Wäre mir damit geholfen? Einen Arzt holen ist doch auch schockig, weil die Leute nichts wissen sollen. Du kannst mich unbesorgt allein lassen. Mir geht's schon besser. Gut. Dann gehe ich und bleibe auch allein. Vater unser, der du bist im Himmel, ich war mein Lebtag noch nie lächerlich. In meinen Augen hatte ich immer einen Funken Ironie. Vater unser, der du bist im Himmel, da kniet einer deiner Söhne vor dir, der auf Erden ein Vater ist. Er ist am Boden, wehrt sich nicht mehr. Er ist redselig, wie alle, die unglücksgewohnt gerade ein Unglück erlitten. Es drängt ihn sogar zu reden, und er redet zu dir, auch wenn du ihn gar nicht fragst. Wie viel vertane gute Erziehung. Vater unser, der du bist im Himmel, ich bin zum Vater geworden. Das Grau der verblühten Bäume, nun ohne Frucht, und das Grau jeder Sonnen- und Mondfinsternis schützt mich durch deine Hand. Gott, ich bot noch nie den Schatten eines Skandals. Ich war gesichert durch meinen Besitz, durch die Praxis des Besitzes, und eben das machte mich ironisch, schweigsam, endlich unangreifbar wie mein Vater. Jetzt hast du mich verlassen. Ach, ich weiß genau, was ich an dem verdammten Nachmittag träumte. Ich träumte von dir. Darum hat sich mein Leben verändert. Da ich dich also habe, was mache ich nun mit der Angst vor der Lächerlichkeit? Meine Augen wurden zu komischen, nackten Lampen meiner Wüste und Trostlosigkeit. Vater unser, der du bist im Himmel, ich will mit dir schwatzen, ohne jede Scham. Wie die Geringen, die dir so teuer sind. Ist dir's recht? Ich vertraue dir meinen Schmerz an. Und hier warte ich auf deine Antwort. Wie eine arme, brave Katze unterm Tisch auf die Reste wartet. Vater unser, der du bist im Himmel, an dich muss ich mich also wenden, wenn ich mein vornehmes Grau für immer verlasse. Warum ist er nur so? Wie meinen Sie das? So versessen auf Sie, den Pfarrer. Und auf Religion. Warum? War er das früher nicht? Doch, gewiss. Natürlich war er gläubig. Wie ich auch. Seitdem wir auf der Welt sind, glauben wir und hassen sogar jeden Ungläubigen. Ach, so weit zu treiben. Darüber darf man sich nur freuen. Aber er geht gar nicht mehr ins Geschäft. Sie wissen, er war einer der wenigen Mailänder-Industriellen, die noch selbst etwas tun. Sein Arbeitstag war der seiner Arbeiter. Und seinen Angestellten war er wie ein Kollege. Er wusste, wie viel jeder verdient, wer einen Wagen hat und wer nicht, wer in den Ferien verreisen kann und wer nicht, weil er vielleicht zu viele Kinder hat. Er arbeitete wie die anderen. Mehr als die anderen. Und jetzt? Jetzt betet er zu Gott. Geht nicht mehr in die Fabrik. Wenn er wenigstens nur betete. Er ist krank. Nur ein Kranker kann sich so benehmen. Er zieht sich nackt aus und liegt im Dunkeln stundenlang nackt auf dem Boden. Entsetzlich. Vor dem Schlafengehen und vor Tagesbeginn 1000 Zeremonien wie ein Wilder. Als sei Gott ein Ding, das man beschwören könne. Sein Beten ist wie eine Pflichtübung. Er betet im Akkord, wie um etwas zu vergessen, mit Rauschgift. Er hält die Augen geschlossen und öffnet sie nur, um sich zu übergeben. Den ganzen Morgen, den ganzen Abend geht das so. Sein Zimmer verlässt er nur, wenn unser Sohn zu Hause ist. Und nur, um ihn zu quälen. Das ist ihm seine besondere Art, Gott zu bezeugen. Seine Hilfe zu erflehen. Ein Arzt sollte man holen, nicht einen Pfarrer. Wo ist der Junge? Drüben. Er ist eben nach Hause gekommen. Ich schicke ihn dir gleich. Soll ich euch sagen? An allem ist Gott schuld. Da bin ich, Papa. Was gibt's? Ich wollte dich nur mal sehen. Ich bin doch immer da. Nein, du bist nie da. Du bist immer weg. Morgens bin ich in der Uni und abends im Kino in diesem verdammten Nest, wo es sonst nichts gibt. Es stimmt nicht. Du fehlst mir immer. Wenn ich morgens aufstehe, bist du nicht da. Dann muss ich in meinem Zimmer bleiben mit geschlossenen Augen, weil ich sonst sehen würde, was ich besser nicht sehe. Abends warte ich auf dich, aber du kommst nie. Du willst immer nur fort. Das ist doch nicht wahr, Papa, das ist nicht wahr. In deinem Alter kann man so viel tun und gerade, was man nicht tun sollte. Was denn? Lass es mich nicht erst sagen. Es wäre grausam. Wo es deinem Vater nicht gut geht, wo er allein ist mit seinem Gott, der ihn nicht anhört, wo er die Augen nicht offen halten kann, ohne zu weinen und sich zu übergeben. Das weiß ich ja. Und ich hab dich auch gern. Und geh wieder zur Uni, wie du gewollt hast. Warum? Ja, um dir einen Gefallen zu tun. Aber ich bin doch kein alter, kranker Mann. Du tust mir einen Gefallen, um mich loszuwerden. Und wo es mir jetzt nicht gut geht, wo ich ein verstoßener Vater bin, kein Vater mehr, jetzt fast Sohn, Mann ohne Manneskraft, der nicht mehr arbeitet und kämpft, weil er unfähig ist. Jetzt kannst du leicht wieder in die Uni gehen. Brauchst dich nicht mehr deinem Vater zu widersetzen. Einer von den beiden Rivalen ist tot. Ich. Angenommen, es stimmt. Ist das nicht die Realität? Zu der wohl oder übel auch Mitleid gehört. Aber ich will kein Mitleid, Dummkopf. Hast du nicht selbst einmal gesagt, an einem Sonntagnachmittag im Garten, hast du mir da nicht gesagt, werde du wie ich. Ich will sein wie du. Und wer wie du ist, das weißt du genau, verträgt kein Mitleid. Aber du erwächst doch Mitleid. Sag nicht sowas. Ich bin krank. Papa, das ist Theater, das wissen wir doch beide. Theater? Ja, du spielst Theater, um mich zu erpressen. Warum sollte ich dich erpressen wollen? Das weiß ich doch nicht. Erinnerst du dich, wie du noch klein warst? Und du ein Messer wolltest? Ein Indianermesser? Wenn noch ein bisschen in dir steckt von dem kleinen Jungen, dann will ich dir heute dies Geschenk machen. Hier. Ich hab's kaufen lassen. Gefällt's dir? Es ist das Messer von Cochis und Buffalo Bill. Weißt du noch? Ja, genau das. Danke, Papa. Gefällt's dir denn wirklich? Oder lächelst du nur aus Mitleid mit mir? Ach, was? Ich freue mich wirklich. Was denn? Ach, du machst schon wieder ein Gesicht. Ich kann dich um nichts bitten. Wie oft soll ich es dir noch sagen, dass ich mir wirklich Mühe gebe, es dir recht zu machen? Dann komm heute Abend früher nach Haus. Um 7. Um Punkt 7. Verstanden? Du kannst auch jetzt schon fortgehen, damit du um Punkt 7 wieder hier bist. Warum denn? Wenn du willst, bitte. Aber warum? Tu es einmal, ohne zu begreifen. Na schön. Und noch etwas. Komm dann bitte gleich in mein Arbeitszimmer. Gleich zu mir. Und bleib etwas bei mir. Ich schicke deine Mutter fort, so sind wir beide ganz allein im Haus. Na gut, also wie jeden Abend, wenn ich dir gute Nacht sage. Gefällt dir das Messer? Versuch doch mal, es aus der Scheide zu ziehen. Fängst du schon wieder an? Nicht doch. Jetzt war es nur ein Scherz. Geh nur, geh. Du musst früher zurück sein. Wie willst du sonst deine Freiheit genießen? Dann gehe ich eben nicht. Doch. Geh, geh, geh. Das Messer in der Tasche wie Don José. Geh jetzt. Ich möchte allein sein und beten. Na, wie du meinst, Papa. Bis heute Abend. Hey, du, Sohn. Jetzt müssen wir genauer miteinander abrechnen. Ich und du müssen uns unweigerlich messen an meiner Geschmacklosigkeit und Vulgarität. Wann hörst du nur mit diesem grausigen Spiel auf? Wieso? Seit ich dich heiratete, seit jener Nacht, liebten wir uns regelmäßig im Bett. Und regelmäßig nachts. Heute tun wir es in der Dämmerung auf dem Teppich meines Arbeitszimmers. Und die Tür wird nicht einmal verschlossen sein. Das ist doch absurd. Ebenso wie ich verrückt bin. Gewiss. Aber auch nicht anders als zu meinen normalen Zeiten. Wie oft haben wir uns ohne Notwendigkeit betrogen, bürgerlichem Brauch gemäß. Dreiecksverhältnisse mit fremden Ehefrauen und Ehemännern, mit Leuten, deren Körper billig ist, Hure oder Chauffeur. Das war doch ganz normal. Jetzt kommt nur die Verrücktheit dazu. Ich will dich mit dir selbst betrügen. Hast du was dagegen? Das ist doch idiotisch. Aber schön. Mit dir bei Tage betrüge ich dich bei Nacht. Mit dir nackt auf einem Teppich betrüge ich dich im Nachthemd und im Bett. Mit dir unter mir bei offener Tür betrüge ich dich unter mir bei geschlossener Tür. Dazu das ungekannte Licht frühherbstlichen Sonnenuntergangs. Punkt 7. Aber wenn jemand kommt und die Tür aufmacht. Wer denn? Einer von den Dienstboten, unser Sohn. Och, ein Dienstbote sieht nichts. Und unser Sohn ist jetzt bekanntlich, wer weiß wo. Hast du jemals erlebt, dass er um 7 schon da war? Ein Risiko ist objektiv nicht vorhanden. Nur als Idee. Aber stell dir vor, wie berauschend diese Idee gesehen zu werden wäre. Das kann ich nicht einmal hören. Glaub nicht, dass ich deine Verbündete bin. Ich täte es nur dir zu gefallen, weil es dir nicht gut geht. Was das betrifft, muss ich mich nachher auch um dich kümmern und mich endlich fragen, wer du eigentlich bist. Danke. Worauf wartest du? Es ist gleich 7? Nein, ich habe mich entschlossen, mich zu weigern. Wenn du solche Probleme hast, das sage ich dir kurz und bündig, musst du damit allein fertig werden. Beim besten Willen. Du tust also nicht, was ich von dir will? Nein. Sieh mich doch an. Siehst du nicht, dass ich wie ein Kind, ein krankes Kind bin, das gesund werden möchte? Ich habe meinen Plan in allen Einzelheiten vorbereitet, wie ein Jäger, der eine Grube gräbt und Zweige darüber legt, um sie zu tarnen und sich selber im Gras versteckt und auf das Wild wartet, das ahnungslos durch die Welt zieht, während sein Ende schon beschlossen ist. Das Wild werde ich jedenfalls nicht sein. Aber nein, nein! Ich sprach doch nicht von dir, meine Liebe. Du warst nichts anderes als der Zweig über der Grube. Umso besser. Ich bitte dich um unsere alten Liebe. Den ich liebte, der war doch ein Mann mit ausgeprägtem Sinn für Humor, der auch wusste, was Schweigen wert ist. unangreifbar, ausgewogen, über den die Leute nichts anderes zu reden hatten, als was er selber wollte. Dann hab wenigstens etwas Mitleid mit mir. Tja, das... Reicht das nicht? Nein. Du weißt doch genau, Mitleid ist ein schwaches Gefühl, das vor allem dem nützt, der es aufbringt. Gott sei Dank, ich sehe, du lächelst. Ach, gut, dass du dich entschlossen hast, mir nicht zu gehorchen. Wie dumm von mir. Ich brauchte dich als Mittel zum Zweck. Aber jetzt wirst du als Vorwand nicht mehr gebraucht. Punkt 7. Stehe ich allein hier. Besser so. Ja, also, da am Ende des leeren Gartens wird er jetzt bald erscheinen. Warum habe ich ihn eigentlich so gern? Warum tue ich eigentlich dies alles? Wäre es nicht wegen seiner Jugend, der stets dunklen, mit ihrer unschuldig geduldigen Kraft, ihrem uneingestandenen Trieb nach Befruchtung, der den Jungen so jung macht, und männlicher als einen Mann, dann wäre er nur irgendein Mann. Tja, ein gewöhnlicher, banaler Mann. Ich und er, wir sind einander gleich. Zwei gewöhnliche Männer. Denn als Mann ist er nicht sehr viel besser als ich. Er hat auch seine Unsicherheiten. Er ist ein Sohn, der dem Vater gleicht. Er ist im Grunde schon alt, wie immer die Söhne reicher Väter. Insoweit als Mann. Doch als Junge. Da kommt er schon. Hinten im Garten. Immer dort. Geführt von seinem Gehorsam. Von seiner Pünktlichkeit. Ist es denn möglich, dass die Barbaren immer drauf und dran über die Ebenen und die Flüsse entlang zu entschwinden, zurück in ihre Heimat mit den befreundeten Hengsten und ihren noch wilderen Gefährten? Ist es denn möglich, dass die Barbaren, die doch so viel Leid verursachen, pünktlich sein können und gehorsam und in Ergebenheit treu? Da kommt er also. Wie er mir versprochen hatte, kommt pünktlich zur rechten Zeit. Er, der doch keine Zeit hat, den die Anmut beschenkte, der sich alles erlauben könnte. Er öffnet das Tor, schließt es, geht durch den Garten, durch die kühle Luft des frühen Herbstes, der uns vereint, geht aufs Haus zu, kommt zu mir. Aber er weiß nicht, wie er hier seinen Vater trifft. In seinem unbefleckten, trotzig konformistischen Schädel existiert ganz gewiss nicht die mindeste Erwartung, auf einen nackten Vater zu treffen. Bereit zur Kopulation ohne seine Mutter unter ihm. Doch so findet er mich und sieht mein Geschlecht, dessen Funktion demnach rein sein wird, ohne Nützlichkeit, wenn er in seiner Faust das Vatergeschlecht spürt. Aber eben befreit vom Recht und der Pflicht zur Befruchtung. Wie ein großer, schattenloser Baum. So, da haben wir den jungen Mann. Weit ist er nicht gekommen. Danke, Herr Kommissar. Im Bahnhof von La Spezia haben wir ihn gefunden. Halbtot vor Kälte wie alle Jungen, die von zu Hause weglaufen. Da gehört auch ein Junge nicht hin aus so einer Familie wie der ihren. Nicht wahr, Birschchen? Na, diesmal hast du eben Pech gehabt. Na, hoffen wir, dass dir die Kälte gewisse Flausen für immer vertrieben hat. Danke, Herr Kommissar. Und das Übrige, die Formalitäten... Erledigen wir später. Mein Anwalt wird zu Ihnen kommen. Gut. In Ordnung. Also ist er wieder da? Unser gescheiterter Don Quixote de la Gracia. Ich war die ganze Nacht unterwegs. Ich möchte jetzt ins Bett. Ha! Und wo ist jetzt dein Geheimnis? Ich kann in dich hineinsehen wie in mich selbst. Schwierigkeiten, erbärmliche Komplexe, Prosa. Probleme hast du, nicht Grazie. konventionelle Ausdrucksweise auch noch im Anarchismus des Sohnes, der die Väter samt ihrer Gesellschaft verachtet. Guter Wille, Mangel an Talent und etwas Verrücktheit. Das Leben, die neue Ordnung. Einer, der König sein könnte unter Sternen, verbringt armselige Nächte auf tristen Provinzbahnhöfen unter Bündeln von Gepäck. Die Demütigung des Lebens erlebst du bis zur Neige. Ganz wie ich. Ich erkenne dich. Ist das alles, was du herausgefunden hast? Nein. Ich will nicht, dass du mich hasst, wie man den Vater hasst. Nur zu. Daran kann dich keiner hindern. Nun gut. Ich kenne dich nicht. Sprich weiter. Oder hast du Angst? Gürtel abwärts kenne ich dich nicht. Davon hast du mir nie etwas gesagt. Wer du da bist, weiß ich nicht. Du willst jede Grenze überschreiten. Das weiß ich. Aber da folge ich dir nicht. Lass das. Ich folge dir lass nicht. Lass das schreien. Jede Grenze überschreiten. Mag sein, dass wir sie noch gemeinsam überschreiten. Siehst du, auch ich habe meinen Sohneszustand, meine Jugend gehabt. Und gehabt haben heißt verloren haben. Nicht jung sein, was bedeutet das eigentlich? Ach, ganz einfach Kind sein. Angesichts deiner Jugend voller Samen und Begierde zur Befruchtung bist du jetzt also der Vater und ich das Kind. Ein armes, almosenheischendes Kind, das nicht weiß, was Jugend ist und ihre Liebe, weil es sie erst erfahren muss und beschämt ist über seine Unfruchtbarkeit, als wäre sie eine Schuld. Ich stehe zu Füßen deiner Jugend und frage als Ohnmächtiger nach ihrer Macht. Dort zu Füßen deiner Jugend, wo sie am meisten Jugend ist, dieses schreckliche Blond und dein Körper Gürtel abwärts. Das will für gewöhnlich ein Vater beim Sohn nicht sehen und hasst ihn darum. Doch ich liebe dich darum, ich degenerierter Vater. Hab die Geduld, die man beim Kinde hat. Du willst jede Grenze überschreiten, aber da folge ich dir nicht. Lass das schreien. Ich folge dir lass nicht. Lass das schreien. Natürlich will ich sehen, wie du bist, als Vater und Herr des Lebens. Ich reize dich bis zur Gewalttätigkeit. Nein! Ah! Oh. Auf dem Grunde deiner Klage erscheine ich dir. Natürlich ist es das Wundfieber, Amani, der gestochene Mann. Und? Wozu? Um dir zu erklären, was geschieht. Oh, gut. Gut. Sprichst du für meine Ohren? Ich habe Tragödien geschrieben, wie du weißt. Denn du hast sie als Schüler gelesen. Als Mann vom Theater spreche ich demnach nicht zu dir, sondern zu deiner Figur im Spiel, diesem fiebernden Menschen, der verbissen klagt. In Wahrheit komme ich, dir zu berichten von einer anderen Figur. Diese Figur ist ein Junge. Ein Junge. Ja, Freund. Ja, sprich mir von ihm. Schickt er dich vielleicht? Oh nein, wahrhaftig nicht. Er wird von dir gerufen werden und folgen. Aus Pflichtgefühl, aus Gewohnheit, aus Gutmütigkeit, wer weiß das. Aber jetzt weiß er nicht das Mindeste von dir und will nichts wissen. Nachdem er beim Versuch, dich umzubringen, dich verletzte mit dem Messer, dass du... Ich bin aus eigenem Antrieb hier an deinem Lager. Oder den Schmerz mit Schmerz bezahlst. Was hast du mir dann über ihn zu sagen? Nun, du versuchst, das Rätsel deines Sohnes zu lösen. Er aber ist kein Rätsel. Es war ein goldener Morgen draußen vor einer kleinen Stadt zu meiner Zeit. Ein goldener Morgen, so im Widerspruch zu den tragischen Begebenheiten, die mit Totengebeinen einen der tristen Plätze bedeckten, wo die Städte ihren Müll hintun, den in der Sonne säuerlich riechenden. Um die unglückliche Stadt zu retten, galt es also, ein Rätsel zu lösen. Ein hoffnungsvoller Jüngling kam und löste es. So wurde er zum König erkoren. Und die Stadt nahm ihr Leben wieder auf, und die Geschichte konnte ihren Fortgang nehmen. Aber nach einer Weile stellte sich wieder ein Rätsel. Und der Jüngling, nun Mann und Vater geworden, konnte dieses nicht mehr lösen. Er blendete sich und ging. Einst König, jetzt Bettler. Denn in einem Leben kann man nur ein Rätsel lösen. Übrigens, wer dann bekam sie ohne Verdienste, durch Schlauheit, Trägheit, Zufall, Eitelkeit. Mit ihm machte die Geschichte keinen Schritt vorwärts. Das war die Normalität. Dauert sie lang, zerfällt sie und bringt neue ekelhafte Ungeheuer heran, die neue Rätsel aufgeben. Bis ein neuer, hoffnungsvoller Jüngling kommt und sie löst. Aber warum sage ich dir all diese Dinge? Weil du nach eines Rätsels Lösung suchst, um vorwärts zu kommen mit deinem Leben und vielleicht, wenn es viele solcher Söhne und Väter gibt wie dich und deinen Sohn, auch mit dem Leben der Welt. Doch leider bist du nicht vor ein Rätsel gestellt. Er ist kein Rätsel. Was dann? Sag mir doch deine Wahrheit, deine frohe Wahrheit der Vernunft. Es handelt sich ja leider nicht um eine Wahrheit der Vernunft. Die Vernunft ist in der Tat nützlich, um Rätsel zu lösen. Dein Sohn aber, noch einmal, darum geht es doch, ist kein Rätsel. Er ist ein Mysterium. Du hast auch schon deine kleinen Rätsel gelöst. Darum hat sich deine Industrie ausgedehnt und deine Macht ist gewachsen. So hast du wohl als Gewohnheit, auf der Welt gibt es doch nur Macht, Geld, Sieg, gedacht, dein Sohn sei auch ein Rätsel und du wolltest des guten Willens lösen. Wäre er ein Rätsel, hättest du es auch sicher gelöst. Entweder mit der Religion und mit dem Wahnsinn oder, was wahrscheinlicher ist, eben mit der Vernunft. Ich nicht, sondern du hast den Kult der Vernunft. Und mit ihr, ich wiederhole es noch einmal, löst man die Rätsel, die wie ein Fluch das Gelände überwuchern, das sich breitet zwischen den Menschen und seine Gewalt über die Wirklichkeit. Die Vernunft hat mit Hilfe der Wissenschaft jahrhundertelang nur immer Rätsel gelöst. So auch ihr nicht so bedeutender Bruder, der gesunde Menschenverstand. Du, stöhnender Mensch, bist reich und an der Macht. Du stellst die Welt nicht in Frage. In dir ist tiefe Rechtschaffenheit, erworben beim Überwinden aller Schwierigkeiten des Kampfs, aller Widerstände, die, ich wiederhole, die Welt dem entgegenstellt, der sie will. Aber Schwierigkeit bringt Schwierigkeit hervor. Und jede Lösung ist vergänglich. Sage du mir, was nutzte es meinem Ödipus, dass er das Rätsel enträtselt und die Macht bekommen hat? Er bekam sie und verlor sie. Doch was ich betonen will, er verlor sie und hatte nichts über das Mysterium erfahren. Dein Sohn, sagte ich, gehört in den Bereich des Mysteriums. Sprich jetzt von meinem Sohn. Siehst du oder fühlst du, das heißt, erlebst du die Realität, kann sie dir auch entgleiten, weil sie zu viel ist oder zu wenig. Und so gibt es zwischen ihr und dir immer ein Missverhältnis. Du kannst sie nicht wissen oder auch beschreiben. Ja, beschreiben. Sie, die du so vertraut, deine Welt ist und du selbst. Die Realität ist in sich das Mysterium. Wie auch mein Sohn, willst du sagen? Oh, ich will gar nichts sagen. Nur einige Betrachtungen anstellen als Theaterdichter. Und dich aufmerksam machen auf dieses. Kannst du die Realität nicht isolieren, definieren, beschreiben, wenn du sie siehst, hörst, erlebst? Kannst du sie vielleicht isolieren, definieren, beschreiben, wenn sie sich dir als Tragödie anbietet? Der Mensch hat die Realität erst bemerkt, als er sie darstellte. Und nie wurde sie besser dargestellt als im Theater. Sehe ich also meinen Sohn wie auf einer Bühne? Fantasiere nicht. Ich habe dir keine Lösung zu bieten. Gar nichts wirst du lösen, das sagte ich dir doch. Dein Sohn ist schon auf der Bühne. Du hast es nicht gemerkt? Auf einer Lebensbühne, deren echte Prospekte die obere Lombardei und die Mauern um deinen schönen Landsitz sind. Er stellt sich dir dar. Statt ihn zu betrachten, verfolgst du ihn, um ihn zu fassen. Oh, diese verfluchte, altgewohnte Habgier. Ich sage dir freundlich, mit deiner eigenen Ironie, die dich bewahrt vor der Gewalt des Lebens und deines Gewissens. Diese deine eingefleischte Habgier ist dein Tod. Und keiner wird irgendwann und irgendwo eine Träne darüber vergießen. Ja, gewiss doch. Du verurteilst mich zu Recht. Aber sag mir, mein Sohn ist also die Realität. Die Realität, die mir entflieht. Doch eine konkrete Realität, die nur sie selber ist, wenn sie sich darstellt in ihrer ganzen unaufhaltsamen Gewalt. So in etwa ist es. Und ich muss sie nicht lösen, weil sie kein Rätsel ist. Ich muss sie kennenlernen, berühren, sehen und hören, weil sie ein Mysterium ist. Richtig, verdammte Vernunft. Jetzt ist alles erklärt. Ich bin gekommen, weil ich dir helfen wollte. Stattdessen werden meine Worte dich zu einem neuen Wahnsinn treiben, den du auf tragische Weise in Szene setzt, weil du glaubst, in dir noch Mörderqualitäten zu entdecken. Wie viele Helden wurden schon vom Propheten gewarnt. Es war immer umsonst. Adieu, ich gehe. Es fängt ja schon zu dämmern an, die Stunde, die das tiefste Schweigen birgt. Doch eine Röte befleckt mit ihrem stillen Frieden das Blau der eiskalten Luft. Bald schon glänzen die Scheiben, spiegeln den traurigen Horizont, der beim Erglühen in Rosa den ersten Windhauch schickt. Ach, es wird mir ewig leid tun, dass ich in meiner Tragödie nicht genügend zum Ausdruck brachte, diesen seelenlosen Willen der Erde zur Auferstehung. Dies bisschen Rosa, diesen Windhauch. Dinge alles, nicht Worte. Doch dein Tag fängt an, den du so durchleben wirst, wie du entschieden hast. Nichts könnte dich dazu bringen, ihn anders zu leben. Sie wollen nur wissen, wo sich Ihr Sohn befindet? Ja. Wirklich nur das? Ich glaube wenigstens. Geben Sie mir sein Foto. Hier. Ein hübscher junger Mann. Ja. Und so helles Haar. Ja. Aber vielleicht kommt das nur vom Gegenlicht. Nein, nein, er ist wirklich blond. Ein ganz besonderes Blond. Ja. Wie das ein wenig angeruste der Hafenarbeiter. Über der Stirn liegt das Haar in einer Welle. Unten dunkel und oben Licht. Ganz unschuld. Wie ein stolzes, undiszipliniertes Kind. Seine Mutter ist Neapolitanerin. Immerhin gibt es auch blonde Neapolitaner. Gewiss. Die diesen Ruß über dem Gold haben. Und siehst du hinunter einen weichen, schmuddeligen Schoß und stets allzu bereit sind zu lieben. Grausam wie Strichjungen und anmutig wie Mädchen. Sie haben Sex in den Augen und Samengeruch im ungekämmten, angestaubten Haar. Das ist sein Rätsel, das keiner kennt. Oh, die Frauen schon. Wer weiß, wie viele es mit Händen berührten und natürlich fanden. Ich bin auch einmal Junge gewesen. Jetzt möchten Sie also wissen, wo er ist. Ja, das möchte ich. Kommt, höllische Geister. Erleuchtet mich. Führt mich zu dem Ort, wo dieser Körper mit dem blonden Kopf und den verlorenen schmalen Augen seine Jugend genießt. Haben Sie ihn gefunden? Ja, er ist in meiner Glaskugel. Ich sehe eine Allee, wie so viele, in einer Vorstadt. Bei der Porta di Cinese oder Romana. Mittendrin eine höhere Baumgruppe. Kastanien. Der Herbst überzieht ihr Laub mit Gold. Einzige Farbe, doch eines hochsommerlichen Neapels würdig. In der Ferne noch eine Kuppel aus dem Settecento. Aber ringsum dominiert ganz weich das Industriepanorama. In der Richtung auf die ovale Kuppel mit ihren langen Bögen steht ein billiges Mietshaus. Es trägt die Nummer 211. Und die Allee trägt den Namen Celina. Im zweiten Stock steht ein unbeleuchtetes Fenster offen. Da drinnen ist er. Also, Viale Celina 211. Ich danke Ihnen. So warten Sie doch noch etwas. Wollen Sie nicht mehr über ihn erfahren? Mehr? Wollten Sie wirklich nur seine Adresse? Ja, nur deswegen bin ich gekommen. Sonderbar. Diese Fotografie mit ihrem rechteckigen Format. Wäre sie oval, könnte sie eine von denen sein, wie man sie auf dem Marmor von Soldatengräbern findet. Soldatengräber? Ja. Ist denn Ihr Sohn nicht im wehrpflichtigen Alter? Ja, er ist 20. Aber ich kann ihn schon frei bekommen. Das ist heute aber schwer. Wollen Sie es denn wirklich? Ja, sicher. Warum fragen Sie das? Meine Glaskugel zeigt mir... Ihre Glaskugel? Ach. Vergangenes. Zukünftiges. Wenn es nicht doch Gegenwärtiges ist. Was denn? Ich finde es erstaunlich. Ich sehe hier überhaupt nur Väter. Nun, man weiß kaum etwas über das Verhältnis zwischen diesen Vätern und denen, um deren Willen sie wirklich Väter sind, ihren Söhnen. Verzeihen Sie die Banalität. Darüber wurde immer ein Schleier gebreitet. Es sei angeblich ein Verhältnis nur der Revanche oder Rivalität. Das soll alles sein? So sagen Sie doch endlich, was Ihre Kugel zeigt. Kennen Sie eigentlich das Licht nach einer Atomexplosion? Ja, nur aus Dokumentarfilmen. Da ist dieses eigenartige Licht. So ganz banal und ohne jeden Zauber. Die Kameraleute sagen dazu, flache Beleuchtung. Gegen- und Seitenlicht nur in den spärlichen Gegeneinstellungen dieser Dokumentarfilme. Der Himmel, wo die Explosion erfolgt, hat keine Farbe. Alles ist gut in der Sonne, ist sichtbar, ohne Geheimnis. Auch die für den Versuch bestimmte Wüste ist Wüste nur dem Namen nach. In Wahrheit doch nur eine steinige Ebene von trister, dreckig weißer Farbe am Fuße abgeholzter Berge. Es scheint wirklich, als hätte ein teuflisches Hirn sich die Mühe gemacht, den unmenschlichsten Ort zu finden. Und wahrscheinlich nicht aus Menschenfreundlichkeit. Nun, in dieser Stadt in meiner Kugel, in den Außen- und Innenansichten, ist dies banale Licht des Unbehagens, des Schreckens fast, des Grauens. Ja, und weiter? Kennen Sie einen dicken, einen sehr dicken Herrn mit einem Schweinsgesicht, das wie ein Kissen alle Gesichtszüge überquillt, die im Widerspruch dazu winzig sind und fein wie bei einem Säugling? Die Nase ein wenig Stupsnase und die kleinen Lippen fleischig, aber dick. Ich sag's noch einmal, dick. Und ein schöner arischer Name. Ich glaube, ich kann mir schon denken, wen Sie meinen. Kennen Sie auch diesen anderen Herrn, der nun allerdings mager ist? Aber nicht zu mager, eher normal. Mit dem gutmütigen Gesicht dessen, der einen Ehrendoktorhut bekommt und in Wahrheit sehr, sehr ignorant und sehr provinziell aussieht. Aber diese Provinz ist weit wie die Welt und voll von Menschen, die ihm gleichen. Schütteres Haar, Brille, fast sportliche Kleidung, wenn auch von gutem Schneider, doch auch wieder beinahe so, wie wenn man sie von der Stange kaufen kann. Wissen Sie, blaue Kapitänsjacken, Golfkleidung. Ja, ich meine, ja, ja, ich kenne auch den. Gut. Diese beiden, nebst den dazugehörigen Ehefrauen, gehören wohl zu den wichtigsten. Und auch ein General, der an de Gaulle erinnert. Aber da ist noch etwa ein halbes Dutzend wie Sie. Dazu die vielen anderen von den großen Begegnungen. Altbekannte Gesichter von Genf und München und Jalta. Ja, und was tun die alle da? Jeder von ihnen ist Sohn, der einen Sohn hat. Ich meine, er ist Vater. Und? Fast alle ihre Söhne sind im wehrpflichtigen Alter. Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Bitte. Da stehen ja auch Sie. Unter all den Vätern. Sie. Auch ich? Ich bin doch schon ewig krank. Vielleicht träumen Sie nur, krank zu sein. Doch in Wirklichkeit sind Sie dort. Könnte sich Ihre Glaskugel nicht irren? Gewiss. Wie alle Glaskugeln. Dann will ich meine Frage berichtigen. Was tun wir denn alle dort? Wer weiß. Lassen Sie mich Ihre Gespräche hören. Ja. Ja, richtig. Gnade uns Gott. Sie reden vom nächsten Krieg. Vom nächsten Krieg? Ja. Von Dingen, die gleichzeitig die Jungen und den Tod angehen. Ja, Signorina. Alles begann nämlich mit einem Traum. Ich gehöre zu einem Menschenschlag, besser zu einer Menschengattung, die solches nicht zugibt und im Allgemeinen auch nicht gelten lässt. Ich erlebte eine Konversion, am Ende eine Neurose. Es hat Missverständnis gegeben zwischen mir und meinem Sohn. Und eben als Vater bin ich hier. Doch Sie brauchen nichts zu fürchten. Nicht als offizieller Vater, Sie zur Gewissenserforschung zu nötigen und Sie aufzufordern, mir meinen Sohn wiederzugeben. Ich komme nur, um Sie über ihn zu befragen. Was soll das heißen, befragen? Sicher nicht wie ein Polizist einen Verdächtigen befragt. Aber wie ein Wilder das Feuer befragt, oder ein Bauer den Himmel, oder ein Gelehrter die Schriften seiner Wissenschaft. Das Interesse an diesen Dingen ist rein. Denn hier ist kein Schuldiger und auch kein Richter. Ich frage, um zu wissen, nicht um zu richten. Das habe ich ja indessen wohl gelernt. Und was ich mit Ihrer Hilfe entziffern müsste, ist mein Sohn. Ein Junge, der mein Sohn ist. Und weshalb sollte ich Ihnen antworten? Ich könnte Ihnen ja sehr viel Geld dafür bieten. Weiß ich doch, dass Sie nicht unempfänglich sind für diese Hilfsmittel aus den Möglichkeiten der herrschenden Klasse. Umso mehr, da Sie ja auch süß und schön sind, wie eine Katze, wie ein Vögelchen. Doch Geld beiseite. Ich möchte, dass Sie mir antworten um der Antwort willen. Hübsch, das Spiel. Wissen Sie denn auch ganz genau, was Sie mich fragen wollen? Wie kann ich wissen, welche Fragen ich an Sie richten soll? da doch alles schon vorher in meinem Traum begann. Ihre Tragödie ist ein Wust, der kein Mitleid noch sonst was erweckt. Schon richtig. Aber wie sollte ich mich denn jetzt verhalten? Ich habe die Odyssee von Anfang bis Ende durchlebt. Andere Proben habe ich keine mehr zu bestehen. Und jetzt? Ja, nur einem sind Sie dabei nicht gefolgt. Dem gesunden Menschenverstand. Leben ist Leben und basta. Nehmen Sie es, wie es kommt. Und fragen Sie nicht lang. Alle strecken sich doch nach der Decke. Aber ich liebe. Haben Sie mich verstanden? Ich liebe. Was für ein schöner Frühlingstag heute. Richtiger Frühling. Man riecht die Wäsche im Wind. Und auf der Haut diese wohlige Wärme, die ich schon vergessen hatte. Nehmen Sie Platz. Etwas zu trinken. Woran denken Sie? An. Was? Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Warum nicht? Ich möchte nicht Ihre Gefühle verletzen. Was für Gefühle? Wollen Sie sagen, dass Sie keine haben? So ungefähr. Na gut. Also, dann geht es jetzt darum, wenn ich nicht weiß, was ich fragen soll über meinen Sohn und Sie nicht wissen, was Sie antworten sollen, während ich doch alles über ihn wissen will, wenn es dafür keine Worte gibt oder die Worte nicht reichen... Still. Psst. Was denn? Hören Sie? Hören Sie es unten auf der Straße pfeifen. Wir sind hier im zweiten Stock und wenn er... Wer pfeift? Er kommt. So pfeift er immer. Da sehen Sie mal. Sehen Sie sich meinen hübschen Soldaten an. Er ist es. Er. Mit seinem blonden Haarschopf, stark wie ein Stier, der seine Kraft nicht kennt. Ganz unordentlich. Und immer sieht es so aus, als hätte er sich die Schuhe nicht gebunden. Und die Hosen rutschen ihm wie bei einem kleinen Jungen. Wenn die Worte nicht reichen, gibt es die Wirklichkeit. Das wollte ich Ihnen sagen. So viel ich nur kann, muss ich sehen, was mein Sohn ist. Antworten Sie. Er kommt schon. Er ist gleich da. Wo haltet ihr euch auf? Wo liebt ihr euch? Ach so. Hier halten wir uns auf. Und hinter der Tür dort in meinem Zimmer lieben wir uns. Wo kann ich mich verstecken? Mit dabei sein? Vom unmittelbaren Ursprung des Lebens erfahren? Was wollen Sie? Sie haben genau verstanden. Heucheln Sie nicht. Erbarmen Sie sich. Kommen Sie. Verstecken Sie sich da in der Küche. Schauen Sie durchs Schlüsselloch. Hören kann man schon alles. Ciao. Ciao. Nun, wer bist du? Wie? Was starrst du mich an? Ich bin nicht verrückt. Ich hab dich gefragt, wer du bist. Pinocchio. Und wie heißt dein Vater? Vater. Und deine Mutter? Mutter. Wo bist du geboren? Inmitten von ein paar Freunden und Kirschbäumen. Die Freunde alles Jungen? Kleine Jungen, kleine Mädchen. Was haben die gemacht? Na, mit den Kirschen gespielt. Im Frühling? Nein, im Juli. Und nachher? Ja, was nachher? Ja, was hast du gemacht, nachdem du geboren warst? Mich interessiert für das Aufwachsen dieser kleinen Kinder mit ihren Kirschen, alten Äpfeln, Trauben und Körben voll Mispel, Johannisbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren. Bist du Gärtner gewesen? Ja, meinem Vater zuliebe, der alle guten Gottesgaben in der Natur erblickte. Warum eigentlich deinem Vater zuliebe? Weil es so geschrieben stand. Wo? Eine große, doch nicht übermäßige Lebensfreude. Das Loyalitätsgefühl eines braven, kleinen Soldaten. Ja, das waren die Regeln aus dem Buch des Lebens. Und was stand da über deinen Vater geschrieben? Für ihn galt die Regel, zu warten, bis irgendetwas noch einmal geschehe, was schon geschehen war. Und all die Kinder, in deren Mitte du geboren wurdest, wohin sind sie gegangen mit ihren Kirschkörbchen? Sie haben alle ihre bescheidene Freude gehabt, in stillen Häusern auf der Welt zu sein. Und du fragst dich gar nicht, warum? Nein, denn ich war eines von den Kindern, die, keiner weiß wie, schon gleich nach der Geburt alles wissen. Warum dann noch fragen? Aber wenn du schon die Antworten gewusst hast, was waren das für Antworten? Antworten der Liebe. Und was ist diese Liebe? Etwas zum Lächeln, Und zum Lachen. Besser erst gar nicht daran denken. Dann bist du gedankenlos. Ja, aber nicht, weil ich nicht wissen will, sondern weil ich schon weiß. Ein Muster von Bescheidenheit bist du gerade nicht. Auf gar keinen Fall. Hochmütig wie Don Quixote. Warum eigentlich? Weil ich jung bin. Und wie alt bist du? 10 Jahre, doch 240 Monate alt. Oh, dann gehst du also bald zum Militär. Nein, das tue ich nicht. Aber dann stecken sie dich ins Gefängnis. Ja, und das Zellenfenster schaut aufs Meer. Und wie hältst du es da aus ohne Mädchen? Gerade so wie die Mönche. Aber die verzichten doch aufs Leben, weil sie an Gott glauben. Und du? Ja, weil ich nicht an Gott glaube. Aber dann werden doch alle sagen, das ist ein Anarchist. Weil er Dinge tut, die nichts nutzen. Natürlich werden sie das sagen. Und nicht nur die alten Spießer, sondern auch die jungen Rebellen. Denn sie gehören ja alle zur gleichen Sorte Menschen. Was man tut, wird nur am Nutzen gemessen. Wenn einer lacht oder weint in einer Welt, wo man nicht lachen soll und nicht weinen darf und sie dadurch aus dem Konzept bringt, weißt du, was sie dann sagen? Wozu ist das gut, sagen sie. Ich hab dich angelogen. Ich bin kein Don Quixote, Liebling. Ich bin ihm nur ein bisschen ähnlich. Und meine Verrücktheit ist leider nur ein bisschen Gedankenlosigkeit. Trotzdem weiß ich, dass Taten echter Liebe und echten Hasses gar keinen Nutzen zu haben brauchen. Und dass es egal ist, ob die Welt, die du aus dem Konzept bringst, mit deinem zu großen Hass oder deiner zu großen Liebe am Ende doch siegt und dich zum Narren macht. Der Sieg gehört dem, der verliert. Der Sieg wird nie anerkannt. Der Sieg ist nutzlos. Ist das Verhör aus? Tja, ich bin's leid. Dann gehen wir hinüber. Sohn, weißt du, was ein Vater ist? Ich will's dir erklären, während du da drin küsst und nur darauf wartest, deinen Gürtel zu lösen, um zu tun, was schamlose Jungen tun. Die Väter, weißt du, sind alle impotent. Nehmen wir die beiden häufigsten Fälle, wenn ein Vater seinen Sohn ignoriert oder wenn er ihn hasst. Im ersten Fall tut der Vater, als sei nichts geschehen und seine Arbeit der einzig wichtige Lebensinhalt. Und er tut auch, als dürfe die Aktivität seines Glieds erst an zweiter Stelle kommen, vernünftigerweise, nach den wichtigen sozialen Verpflichtungen, die er für seine große parlamentarische Demokratie übernommen hat. Aber die großen parlamentarischen Demokratien sind doch bis an die Zähne bewaffnet. Und nun der andere Fall, wenn ein Vater seinen Sohn hasst. Diesem Vater steht seine Impotenz wie am Pranger auf einem Schild geschrieben. Ein unsichtbares Schild hinter der Robe des Anwalts oder dem Zweireiher des Industriellen oder der Werkkleidung des Arbeiters. Das Dasein des Sohnes an und für sich bringt schon Aufruhr in die Gesellschaft. Zu Tausenden werden Söhne durch die Väter umgebracht und nur bisweilen Väter durch die Söhne. Doch wie geschieht die Ermordung der Söhne durch die Väter? Mit den Gefängnissen, den Schützengräben, den Konzentrationslagern, den bombardierten Städten? Und wie geschieht die Ermordung der Väter durch die Söhne? Mit dem Großwerden eines unschuldigen Körpers, der da ist, Neuankömmling in alten Städten, und der eigentlich nur aufgenommen werden möchte. Aber der Vater ohne Sohn, der Vater an und für sich, der Vater sonst nichts, was ist er denn? Ich will's dir am dunkelsten Beispiel besser erhellen. Ich will dich erinnern an den Gang über die Erde eines dieser Väter und Sohn bis zur Lächerlichkeit, der aber Führer eines ganzen Volkes gewesen. Hier hast du ihn mit seinen gedrungenen Beinen, seiner eigensinnigen Kinderstirn, eine läppische Karikatur, ein aufgezogener Hampelmann, schreitet er die Front einer jungen Schar ab. Bayerische oder preußische, die Brust herausgepresst, die Augen noch betört vom Gedröhn des Gleichschritts übers Straßenpflaster. Ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram. Sie sehen, sind nackt. Entweder ganz nackt. Oder sie haben vom Geschlecht einen schwarz-ledernen Lappen, der weder Form noch Größe verbirgt. Die Front entblößter Geheimnisse wahrer Väter abzuschreiten, ist der Traum des Vatersohns. Er frohlockt, aber er leugnet alles. Fahnen flattern über den vorschriftsmäßigen Köpfen, den gehorsam Geschorenen, um es genauer zu sagen. Aber kommen wir jetzt zu den undurchsichtigen Beispielen, um uns klarer auszudrücken, zu unseren Normalfällen. Kommen wir zu den Präsidenten der Republiken, den Kirchenfürsten, den Industriellen. Aber hier ist ja die Zeit des Küssens schon im Vergehen. Zärtlich und wie's recht ist. Jetzt ziehe ich das Messer aus der Tasche, das ich dir gab und du mir so schön wiedergabst. Auf der Welt gibt es Epochen, da degenerieren die Väter und morden sie ihre Söhne, begehen sie Königsmord. Das sind die demokratischen Epochen, wo die Macht getragen wird von orientierungslosen Mehrheiten, verloren in übergroßen Städten oder auf dünn besiedeltem Land. Die Vergangenheit verfällt mit der Gegenwärtigkeit der Zukunft. Verfrühte Herrscherin über die Menschen, die sie unbewusst erleben. So allerdings wird das Bewusstsein beleidigt und verkümmert zu infantiler Gottlosigkeit. Deshalb ist meine Hand jetzt bewaffnet und ich mache mich bereit, in Erektion meinen Sohn zu morden. Immer gibt es beim Helden einer Tragödie die Stunde, wo er ein wenig lächerlich ist und darum Mitleid erregt. Ich habe durch ein Schlüsselloch geschaut. Das ist meine Lächerlichkeit. Nur weil du durch ein Schlüsselloch geguckt hast, hast du 20 Jahre gesessen? Nein. Soll man alles von mir sagen, aber ein Voyeur war ich nicht. Ein Königsmörder war ich, lieber Freund. Und so hat sich's begeben, wenn du's wissen willst. Als ich die Tür öffnete und hineinging, schrie er, lass mich in Ruhe, geh. Und ich, wir werden beide gehen. Und er, aufhören, ich kann mich noch retten. Und da schrie ich, wann erwach ich aus dem Traum? Und er dann noch, warum wurde mir mein Leben genommen? Jawohl, fast wie in den Trachinierinnen. Und ich beugte mich über seinen Leib, der noch warm war, knöpfte ihm die Hose zu. So sollte man ihn doch nicht finden. Die kleine Sphinx, die verborgen lag in dem glorreichen Schoß, berührte ich so und begriff, sie war noch unversehrt in ihrem Rätsel. Gut, dass es nicht mehr regnet. Dann kann ich jetzt raus aus diesem hübschen Waggon, auf seinem toten Gleis, fort von dem großen Bahnhofsgelände. Ja. Bahnhöfe haben immer viel bedeutet in meinem Leben. Ich will sehen, wie ich was zum Abendessen kriege. Adieu. Es war ein Tag mit Sonnenschein. Wer weiß, wo jetzt dieser Sonnenschein ist. Manchmal überlege ich mir, was wohl eine Epoche ist. Die Zeit, von der ich spreche, ist nämlich eine Epoche. Die Epoche, als mein Sohn jung war. Die Bräuche hatten sich geändert. Die Mentalität war eine andere geworden. Da war auch ein anderes Licht in der Luft. Ich weiß es, weil der Frühling nicht mehr so war wie einst, der Bauernfrühling rings um die Fabriken. Und die Wiesen nicht mehr grünten in alter Einfachheit, begrenzt von Weiden und Pappeln, mit Primeln gesprenkelt. Die Väter wollen ihre Söhne sterben lassen. Sie schicken sie also in den Krieg. Die Söhne wollen ihre Väter töten. Also protestieren sie beispielsweise gegen den Krieg und verachten mit Stolz die Gesellschaft der Alten, die ihn will. Nun, ich wollte meinen Sohn ja gar nicht umbringen. Ich wollte selber umgebracht werden. Findest du das nicht eigenartig? Er aber wollte mich nicht umbringen. Und auch nicht selber umgebracht werden. Willig und ergeben wie seine braven Altersgenossen. Er wollte mich nicht umbringen und sich nicht umbringen lassen. Er machte sich überhaupt nichts aus mir. Und aus all den Morden, alten wie neuen, die einen Vater mit einem Sohn verbinden. So hatte er alles von sich abgeschüttelt und ging und lebte für sich allein, ignorierte mich, mied mich, war ganz woanders. War das die Zukunft, so war nichts vorauszusehen. Die Unzurechnungsfähigkeit nicht zu. Und doch habe ich geglaubt, was ich immer noch glaube, dass mein Sohn im Krieg gefallen ist. Und dies ist in der Tat die Wahrheit. Du weißt es doch, es hat einen Krieg gegeben. Gehst du durch unsere Städte und siehst aufmerksam hin, findest du noch Reste von Ruinen, wie Trümmer von Trümmern, Häuser, denen beschieden war, nicht wieder aufgebaut zu werden. Und sie stehen trübselig da nach so vielen Jahren, inmitten neuer Gebäude, gleichsam verloren in einer Oase vergessenen Schmerzes. Sie sind Überlebende. Wovon eigentlich? In einem eigenartigen, weißlichen oder düsteren Widerschein. Und um sie ist ein scharfer Geruch von nassem oder allzu versengtem Gras. Mein Sohn ist verschollen in eben dem Krieg, dessen Ruinen insgeheim jetzt noch da sind. Doch was erzähle ich? Mein Leben? Die Geschichte nur eines Vaters? Ach nein, das ist nicht die Geschichte nur eines Vaters. Und sie hat auch nicht nur einen Sinn. Affabulazione oder der Königsmord von Pier Paolo Pasolini. Aus dem Italienischen von Heinz Ried. Schatten des Sophokles, Hans Madin. Vater Udo Samel. Mutter Elke Petri. Sohn Sylvester Groth. Pfarrer Erik Fessen. Mädchen Friederike Tiefenbacher. Kommissar Otto Czarski. Seherin Barbara Nüsse. Bettler Dietmar Nieder. Regieassistenz Renate Heitzmann. Schnitt Sylvia Schwuttke. Ton Hans Martin, Radiofassung und Regie Götz Nalepa. Eine Produktion des RIAS Berlin.